Erster die Rubeniter und Gaditer besaßen sehr viele Tiere. Als sie die Gebiete Jeser und Gilead erkundeten, stellten sie fest, dass diese Gegend gut für die Viehzucht war. Zweiter deshalb gingen die Gaditer und Rubeniter zu Mose, dem Priester Eliasar und den Anführern der Gemeinde und sagten, dritter sie nannten die Städte Ataroth, Dibon, Jeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo und Beon. Vierter dieses Gebiet, das der Herr für das Volk Israel erobert hat, ist sehr gut für die Viehzucht, und wir, deine Diener, besitzen viele Tiere. Fünfter sie sagten, wenn du uns wohlgesinnt bist, gib uns dieses Gebiet als dauerhaften Besitz. Wir möchten nicht über den Jordan ziehen. Sechster Mose antwortete den Gaditern und Rubenitern, wollt ihr hier bleiben, während eure Brüder in den Krieg ziehen? Siebter, warum wollt ihr euren Brüdern den Mut nehmen, in das Land zu gehen, das der Herr ihnen gegeben hat? Achter, genauso haben eure Väter gehandelt, als ich sie von Kadeschbarnea schickte, um das Land zu erkunden. Neunter, als sie das Tal Eschkol erreicht und das Land gesehen hatten, nahmen sie den Israeliten den Mut, so dass diese nicht in das Land gehen wollten, das der Herr ihnen gegeben hatte. Zehnter, an diesem Tag wurde der Herr zornig und schwor, elfter, keiner der Männer, die aus Ägypten kamen und 20 Jahre oder älter waren, wird das Land sehen, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe, denn sie waren mir nicht vollständig gehorsam. Zwölfter, nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, und Josua, der Sohn Nuns, werden es sehen, denn sie waren dem Herrn vollständig gehorsam. 13. Der Herr wurde zornig auf Israel und ließ sie 40 Jahre lang in der Wüste umherziehen, bis alle Menschen gestorben waren, die sich gegen den Herrn versündigt hatten. 14. Und jetzt seid ihr an die Stelle eurer Väter getreten, eine Generation von Sündern, um den Zorn des Herrn über Israel noch größer zu machen. 15. Wenn ihr euch vom Herrn abwendet, wird er das Volk noch länger in der Wüste lassen, und ihr werdet dieses ganze Volk ins Unglück stürzen. 16. Sie traten näher und sagten, wir wollen hier Ställe für unsere Herden und Städte für unsere Kinder bauen. 17. Wir selbst aber wollen bewaffnet vor den Israeliten herziehen, bis wir sie in ihre Heimat gebracht haben. Unsere Kinder sollen wegen der Bewohner des Landes in den befestigten Städten bleiben. 18. Wir werden erst dann nach Hause zurückkehren, wenn alle Israeliten ihren eigenen Besitz erhalten haben. 19. Denn wir werden mit ihnen keinen Besitz jenseits des Jordans bekommen, da unser Besitz östlich des Jordans liegt. 20. Mose sagte zu ihnen, wenn ihr wirklich vor dem Herrn in den Kampf ziehen wollt, 21. Und wenn alle eure bewaffneten Männer vor dem Herrn über den Jordan ziehen, bis er seine Feinde vertrieben hat, 22. Und ihr erst dann zurückkehrt. Wenn der Herr das Land erobert hat, dann seid ihr eurer Pflicht gegenüber dem Herrn und Israel nachgekommen. Dann wird dieses Land euch als Besitz gehören, wie der Herr es will. 23. Wenn ihr aber nicht so handelt, versündigt ihr euch gegen den Herrn, und ihr werdet die Folgen eurer Sünde tragen müssen. 24. Baut Städte für eure Kinder und Ställe für eure Schafe, und tut, was ihr versprochen habt. 25. Die Gaditer und Rubeniter antworteten Mose, deine Diener werden tun, was du, Herr, befiehlst. 26. Unsere Kinder, Frauen, Tiere und alle unsere Lasttiere sollen hier in den Städten Gileads bleiben. 27. Wir aber, deine Diener, werden bewaffnet vor dem Herrn in den Kampf ziehen, so wie du, Herr, gesagt hast. 28. Daraufhin gab Mose dem Priester Eliasar, Josua, dem Sohn Nuns und den Stammesführern Israels Anweisungen wegen der Gaditer und Rubeniter. 29. Mose sagte zu ihnen, wenn die bewaffneten Gaditer und Rubeniter mit euch vor dem Herrn über den Jordan in den Kampf ziehen und ihr das Land erobert habt, dann gebt ihnen das Land Gilead als Besitz. 30. Wenn sie aber nicht bewaffnet mit euch hinüberziehen, dann sollen sie ihren Besitz im Land Kanaan unter euch erhalten. 31. Die Gaditer und Rubeniter antworteten, wir werden tun, wie der Herr es uns, deinen Dienern, gesagt hat. 32. Wir werden bewaffnet vor dem Herrn nach Kanaan ziehen, damit unser Besitz jenseits des Jordans uns erhalten bleibt. 33. So gab Mose den Gaditern, den Rubenitern und dem halben Stamm Manasse, dem Sohn Josefs, das Königreich Sihons, des Königs der Amoriter, und das Königreich Ochs, des Königs von Baschan. Er gab ihnen das Land mit allen Städten und den umliegenden Gebieten. 34. Die Gaditer bauten die Städte Dibon, Ataroth und Aroer wieder auf. 35. Auch Atero, Sophan, Jeser und Jogbeha bauten sie wieder auf. 36. Sie bauten Beth-Nimra und Beth-Haran als befestigte Städte und Ställe für Schafe. 37. Die Rubeniter bauten Hesbon, Eleale und Kirjatheim wieder auf. 38. Sie bauten auch Nebo, Baal-Meon und Sibma wieder auf. Sie gaben den Städten, die sie neu gebaut hatten, neue Namen. 39. Die Söhne Maschias, des Sohnes Manasses, zogen nach Gilead, eroberten es und vertrieben die Amoriter, die dort lebten. 40. Mose gab Maschia, dem Sohn Manasses, das Land Gilead, und Maschia ließ sich dort nieder. 41. Jair, der Sohn Maschias, zog los, eroberte ihre Zeltdörfer und nannte sie Jairs Zeltdörfer. 42. Noba zog ebenfalls los, eroberte Kenat mit den umliegenden Orten und nannte es nach sich selbst Noba.